ебите мозги, вступает сначала ритм гитара, потом вступают, короче, клавиши. Потом вступает, короче, гитара, потом бас и барабан. Короче, не ебите мозги, вступает сначала ритм гитара, Короче, не ебите мозги, ступая сначала ритм гитара, потом бас и барабан. Он сегодня покончил с собой, он единственный тот, кто был прав. Тот, кто был прав. Bilder, die sich den Rettungskräften bieten, als sie an die Unfallstelle kommen. Auf der Autobahn 17 bei Breitenau in Sachsen krachten 5 Lkw ineinander, 7 Autos rasten an die Unfallstelle. Auf der spiegelglatten Fahrbahn konnten die Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ein Mann kam dabei ums Leben, mehrere Menschen wurden verletzt. In Hessen wurde Eisregen einem Autofahrer zum tödlichen Verhängnis. Sein Wagen geriet auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Im Unfall auf der A67 waren 8 Autos und ein LKW verwickelt. Mehrere Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bahnreisende wurden heute auf eine harte Probe gestellt. In der Nähe von Hannover blieb eine S-Bahn auf freier Strecke stehen. Die Bahn beorderte eine ICE zur Bahnstelle. Die Reisenden mussten auf freier Strecke umsteigen. Die größten Probleme machten vereiste Oberleitungen auf andere Strecken der Deutschen Bahn. Für die Fernzüge steckten zwischen Hannover und Berlin fest. Auch in Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen waren Strecken gesperrt. Auf vielen Bahnhöfen hier in Hamburg mussten die Menschen Geduld haben. Der Zug ist bereits verspätet, 45 Minuten. Aber ist nun mal nicht anders, dann was zu machen bei dem Wetter offenbar. Ich bin froh, dass ich heute überhaupt noch ankomme. Ach, irgendwann werde ich schon unterm Weihnachtsbaum sitzen. Also, es wird schon klappen. Die Bahn verteidigt sich gegen diese Kraft der Naturgewalten, weil das Planeten machen muss. Wir bedauern das sehr und entschuldigen uns natürlich bei unseren Fahrgästen für die Verspätung und auch für die Ausfälle von einzelnen Zügen. Wir bitten hier um Verständnis, dass aufgrund dieser extremen Witterung mit dem Eisregen es nicht möglich ist, hier schnell Abhilfe zu schaffen. Auch auf einigen Flughäfen verschärfte sich die Lage wieder. In Düsseldorf wurde wegen des heftigen Schneefalls der Betrieb am Morgen eingestellt. Bis mittags wurde eine Start- und Landebahn wieder freigegeben. Von hier aus kommen viele Passagiere nur mit Verspätung ins Ziel oder gar nicht. In Nordrhein-Westfalen und Thüringen sind mit der großen Schneelast mehrere Hallendächer eingestürzt. Diese Reithalle in Stolberg bei Aachen hat ihr Gewicht nicht mehr standhalten können. In Schleswig-Holstein kam zu den heftigen Schneefällen noch starker Wind. In manchen Gegenden verhängten die Behörden kurzzeitig ein komplettes Fahrverbot. Nur die Bagger sind hier noch in der Lage, an heiligen Abend einige Straßen wieder freizuräumen. Normalerweise ein bisschen Geschenke noch kaufen, die man noch nicht hat, aber ich hoffe, man auch jetzt nicht kennen. Und dann zu Hause ein bisschen alles vorbereiten. Ne? Und was machen Sie jetzt? Jetzt will ich sagen, nach dem Gange. Schneeschieben. In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Schneesturm den Straßenverkehr weitgehend lahmgelegt. Vier Straßen befinden sich meterhohe Schneeverwehungen. Ein Durchkommen ist wieder unmöglich. Viele Menschen im hohen Norden beginnen die Weihnachtsfeiertage im Winterchaos. А ты как хотел? Ты что думал? Ты сюда в бирюльке, что ли, пришел играть? Kurzzeitig ein komplettes Fahrverbot. Nur die Bagger sind hier noch in der Lage, am Heiligabend einige Straßen wieder frei zu machen. Normalerweise ein bisschen Geschenke noch kaufen, die man noch nicht hat, aber da kommt ja von auch ein bisschen. Oder zu Hause ein bisschen alles vorbereitet. Und ich mache die Grenzen. Jetzt bin ich sagen, das ist ja nicht. In Mecklenburg-Vorpommern hat ein Schneesturm den Straßenverkehr weitgehend lahmgelegt. Auf vielen Straßen entzünden sich meterhohe Schneeverwehungen. Ein Durchkommen ist vielerorts unmöglich. Für viele Menschen im hohen Norden beginnen die Weihnachtsfeiertage im Winter. Da war лучше пусть. А ты как хотел? Ты что думал? Ты сюда в бирюльке, что ли, пришел играть? А ты как хотел? Ты что думал? Ты сюда в бирюльке, что ли, пришел играть? А ты как хотел? Ты что, дур? Ты сюда в бирюльке, что ли, пришел играть?